Jetzt wieder etwas, was mehrmals in seinem Leben passiert ist. Im Frühherbst griff erneut ein Deus ex machina ein. Eine Postzustellurkunde brachte keine Nachricht vom Judendezernat, von dem ich schon einige Wochen nichts mehr gehört hatte, sondern die Einberufung zum Wehrdienst nach Wien. Ich sei dort wohnhaft. Die Anschrift, jede Pension, in der ich im März, als ich zum Don Giovanni nach dem Abitur, sein Vater hat den Opernbesuch in Wien geschenkt zum Abitur, war er mal hingefahren. Und diese Pension wurde nun, in der er einige Tage gewohnt hatte, als Wohnsitz missinterpretiert. Das Ganze war ein Irrtum, wie er, soweit ich weiß, selten vorkam. Überrascht wie ich war, dachte ich einen Augenblick an Aufklärung des Sachverhaltes, verhielt mich aber dann doch weise. Ein Einberufungsbefehl im Krieg ist immer ein Freifahrtschein. In der Konkurrenz der Institutionen siegt im Krieg, dachte ich, die Armee. So verhielt ich mich bona fide, gab dem Gestellungsbefehl Vorrang vor den bestehenden Einschränkungen meiner Freizügigkeit und reiste ab, natürlich ohne Mitteilung an Judendezernat, Universität oder Leipziger Meldebehörde. Da die Urkunde mich mit bedeutenden Verzögerungen erreicht hatte, was am Wechsel der Adressen lag, war die Frist bis zur Abreise glücklicherweise gering. Merke, man darf dem glücklichen Zufall oder dem Deus ex machina nie die kalte Schulter zeigen, auch nicht aus Angst. Dann wird im Einzelnen spannend immer auch geschildert, wie das dann weiterging in Österreich. Die böse Absicht des NS-Staates brach sich an der Psychologie des österreichischen Militärs. Ich diente ja bei einer durch und durch ostmärkischen Inlandstruppe. Die Unterstützung reichsdeutscher Dienststellen war jedenfalls in den Garnisonen vielfach sehr unbeliebt. Einige Offiziere pflegten in mir den Underdog zu sehen. Als einziger Preuße unter lauter Kärntnern, Wienern und Oberösterreichern war ich das auch und traten als Sportsleute schon mal für mich ein. Andere hassten das Reich, das sie 1938 heimgeholt hatte, oder waren gegen freie Eingriffe in ihren Machtbereich. Das galt sogar für einen der raren Sadisten, nachdem ich im Sommer 1945 forschen ließ, um es ihm heimzuzahlen, ein Kaffeehausbesitzer im 2. Bezirk im Prater, er war nicht mehr auffindbar. Das Militär machte mir und einem Freund in ähnlicher Lage sogar ein Angebot. Man werde für die Tilgung des lästigen Rassenproblems sorgen, wenn wir uns freiwillig als Offiziersanwärter meldeten. Offiziere wurden 1943 knapp. Der grobe Raster der faktischen Normalität trat wieder in Funktion. Über 18 Jahre alt, für die Kriegslage ausreichend gesund, intelligent und so weiter. Dass die Armee ihre Ansprüche an neue Funktionsträger herabsetzen musste, verschwand, wie früher in der HJ, unter dem Voluntarismus der Fassade, wer will, der kann. Das Angebot war, wie wir wussten, eine Lüge. Nicht einmal der General im nahen Wien hätte das Rassenproblem tilgen können, woraus man lernt, dass man auch einer gutgesinnten Obrigkeit nicht trauen darf. Ich habe das jetzt nur deswegen so weitläufig, um die, den Einblick, den er gibt in dieses, fast möchte ich sagen, Katz-und-Maus-Spiel, wenn es nicht so verniedlichend wäre, das dann zur Lebensmaxime gemacht hat, die sich da ausgebildet hat, um das wiederzugeben, aber auch die Lehren, die er daraus versucht zu ziehen. Und das ist dann das, was er auch in der Geschichte der BRD, nach einem Zwischenspiel in der entstehenden DDR, auch praktiziert hat und was ihn schließlich auch, also was ihm, ich kann sagen, das Leben verdammt schwer gemacht hat als Professor dann. Das wird hier, ist ja hier schon im Keim entfaltet, diese Technik, die er auch hier anderen zur Lehre zu geben versucht. Ich versuche das jetzt wirklich ganz, ganz, ganz gewaltsam abzurunden, um die Ambivalenz noch herauszuholen. Das war sozusagen der Bruch, wo er eindeutig auf die Opferseite geworfen wurde. Das im Einzelnen zu schildern ist hier unmöglich, wie er dann rauskam, zum Schluss nur noch illegal mit gefälschten Papieren durch das untergehende Reich reisend. Das hat sich jahrelang hingezogen, diese immer mehr in der bewusst gefälschten Subversion, aber offiziell eben als einer der Funktionen fürs Militär hatte, in einem Kriegsgefangenenlager mit britischen Gefangenen auch kooperierte und auch allerlei also antifaschistische Aktivitäten dann auch im Ansatz entfalten konnte, Leute durchbringen konnte, Deserteuren helfen konnte und so weiter. Das kann hier nicht geschildert werden. Nur ganz kurz zum Verständnis, hatte dieses Offiziersangebot hat er nicht angenommen? Nein. Okay. Das kam nicht so ganz vor. Ja, das ist auch sehr, wie gesagt, sehr turbulent und sehr verwirrend. Das lässt sich jetzt hier nur so mehr andeuten, wie er sich da gehalten hat und was er auch für Brüche und für Verbiegungen auch an den Tag legen musste, unter denen er litt und die ihn auch traumatisierten.